Hi guys, I'm teaching you some serious stuff, am I not? Hallo Leute, ich lehre euch ein paar ernste Dinge, nicht wahr? And I'm the one who loves people and loves the church, but it's in the Bible. Ich bin derjenige, der die Menschen liebt und die Gemeinde liebt, aber das steht in der Bibel. So what Paul is trying to make them understand is that sin of sexual immorality, if it's tolerated and boasted about, it's going to destroy the whole fellowship. Was Paulus ihnen also begreiflich machen will, ist, dass die Sünde der sexuellen Unmoral, wenn sie toleriert und damit geprahlt wird, die ganze Gemeinschaft zerstören wird. Look at verse 7. Schau dir Vers 7 an. So remove every trace of your leaven of compromise with sin. Entfernt also jede Spur eures Sauerteigs, den ihr mit der Sünde eingegangen seid. So that you might become new and pure again. Damit ihr wieder neu und rein werdet. I love the next sentence. Der nächste Satz gefällt mir besonders. For indeed you are clean because of Christ. Denn ihr seid in der Tat rein um Christi willen. Now hang on. Moment mal. Are they clean or do they have to pure themselves? Sind sie rein oder müssen sie sich selbst reinmachen? I mean, literally Paul says, be intolerant, get rid of every trace of sin, so then you become clean, and then he says you are clean. Paulus sagt wortwörtlich, seid intolerant, werdet jede Spur von Sünde los, dann werdet ihr rein. Und dann sagt er, ihr seid rein. You know, and this is something that Christians in many places of the world don't want to understand. Das ist etwas, was Christen an vielen Orten der Welt nicht verstehen wollen. They either preach that everything depends on you, you need to make yourself holy, you need to do everything to live a holy life. Sie predigen entweder, dass alles von einem selbst abhängt, ich mich selbst heilig machen muss, ich alles tun muss, um ein heiliges Leben zu führen. And then we have religious, arrogant, proud Pharisees who boast how sinless they are. Dann gibt es religiöse, arrogante, stolze Pharisäer, die damit prahlen, wie sündlos sie sind. Or we have the other people who say, the new covenant, I'm clean, it doesn't matter how I live. Oder wir haben die anderen Menschen, die sagen, der neue Bund, ich bin rein, es spielt keine Rolle, wie ich lebe. Well, Paul is telling them that both things are the truth. Nun, Paulus sagt ihnen, dass beides die Wahrheit ist. Look, in simple words. In einfachen Worten also. You are a new creation. Now walk like a new creation. Du bist eine neue Schöpfung. Nun wandle wie eine neue Schöpfung. Since Christ through his perfect sacrifice, look what he says. Weil Christ durch sein vollkommenes Opfer, schau, was er sagt. He says, you indeed are clean because of Christ. Our Passover lamb has been sacrificed for us. Er sagt, denn ihr seid in der Tat rein, weil Christus, unser Passalam, für uns geopfert worden ist. You see, Paul is saying, Jesus did it all. Now because of that, get rid of sin so that you walk clean. Siehst du, Paulus sagt, Jesus hat das alles getan. Darum werdet nun die Sünde los, damit ihr rein wandelt. It's very beautiful in the original Greek of the Bible. Es ist sehr schön im griechischen Original der Bibel. That the Bible actually uses two different words for righteousness. Die Bibel verwendet nämlich zwei verschiedene Wörter für Gerechtigkeit. And it's in the Greek, it's very, very clear. Im Griechischen ist das sehr, sehr klar. The one word is the righteousness that Jesus is giving us through what he did for us. Die eine Gerechtigkeit ist die, die Jesus uns durch das gegeben hat, was er für uns getan hat. Once we understand that, wenn wir das verstanden haben, that Jesus has made me righteous, dass Jesus mich gerecht gemacht hat, then I need to walk righteous, and there is a different Greek word for that. Dann muss ich auch rechtschaffend leben, und es gibt ein anderes griechisches Wort dafür. There's actually one Bible that translates it correctly. And it's righteous acts. Es gibt eine Bibel, die es richtig übersetzt hat, und zwar mit rechtschaffenes Handeln. Now, are you going to go to heaven through righteous acts? Kommst du nun durch rechtschaffene Taten in den Himmel? Of course not. Then there would be salvation by works. Natürlich nicht. Dann gäbe es eine Errettung durch Werke. But does the Bible demand righteous acts from you because you have been made righteous by Jesus? Aber verlangt die Bibel gerechte Taten von dir, weil du durch Jesus gerecht wurdest? It sure does. Ja, ganz sicher. Because if Bible even says that the righteous acts that we do are our wedding dress. Denn die Bibel sagt sogar, dass die rechtschaffenen Taten, die wir tun, unser Hochzeitskleid sind. So how you're gonna be at the wedding depends on how you live. Wie du auf die Hochzeit gehen wirst, hängt also davon ab, wie du lebst. Whether you be at the wedding depends on if you believe what Jesus did for you. Ob du bei der Hochzeit dabei bist, hängt davon ab, ob du glaubst, was Jesus für dich getan hat. Some of the churches miss this. Einige Gemeinden verfehlen das. And that is the powerful truth that Paul is trying to teach them here. Aber das ist die mächtige Wahrheit, die Paulus ihnen hier zu vermitteln versucht. Guys, don't forget what Jesus Christ has done. He has made you perfectly pure before the Father. Leute, vergesst nicht, was Jesus Christus getan hat. Er hat euch vor dem Vater vollkommen rein gemacht. Because of this, get rid of every trace of sin so that you live and walk pure. Deshalb werdet jede Spur von Sünde los, damit ihr rein lebt und wandelt. There are two things. One is the theological truth of what happened to me, Reinhard, through the sacrifice of Jesus. Da ist einerseits die theologische Wahrheit darüber, was mit mir, Reinhard, durch das Opfer Jesu geschehen ist. Through Jesus, I've become a brand new creation that never existed before. Durch Jesus bin ich eine ganz neue Schöpfung geworden, die es vorher nicht gab. Through Jesus, I've become totally pure and clean, independent from what I've ever done. Durch Jesus bin ich völlig rein und sauber geworden, unabhängig davon, was ich jemals getan habe. Through Jesus, I've become perfectly righteous, which means absolutely right before God. Durch Jesus bin ich vollkommen gerecht geworden, was bedeutet, dass ich vor Gott rechtschaffen bin. But this does not mean that I now walk like that. Aber das bedeutet nicht, dass ich jetzt auch so wandle. See, that's what Paul said to the Colossians. Deshalb sagte Paulus zu den Kolossern, as you have received the Lord Jesus, walk you now the same way. So wie ihr den Herrn Jesus empfangen habt, so sollt ihr auch jetzt wandeln. You have received purity through Jesus. Now walk pure and throw sin out of your life. Ihr habt die Reinheit durch Jesus empfangen. Nun wandelt rein, werft die Sünde aus eurem Leben. That's what we need to grasp so that we can be the church that represents Jesus well. Das ist es, was wir begreifen müssen, damit wir die Gemeinde sein können, die Jesus gut repräsentiert. But the sad thing, religion has inverted that. Das Traurige ist, dass die Religion das ins Gegenteil verdreht hat. Religion said you have to walk pure to be accepted by God. Religion sagt, du musst rein leben, damit du von Gott angenommen wirst. You have to get rid of sin so that God will accept you and love you. Du musst die Sünde loswerden, damit Gott dich annimmt und dich liebt. No. Nein. Because God accepted you, because God loves you unconditionally, that's why you get rid of sin. Weil Gott dich angenommen hat, weil Gott dich bedingungslos liebt, deshalb wirst du die Sünde los. I doubt. Ich bezweifle, that anybody who has a real understanding, dass jemand, der wirklich verstanden hat, of what it cost Jesus to purify you, was es Jesus gekostet hat, ihn zu reinigen, cannot feel bad when he sins. Sich nicht schlecht fühlt, wenn er sündigt. How? Wie das? It cost Jesus so much to cleanse you. Why would you want to mess with filth? Es hat Jesus so viel gekostet, dich zu reinigen. Warum solltest du dich mit dem Dreck herumschlagen wollen? So, don't try to get rid of the filth in your life, as Paul says, being tolerant with sin. Versuch also nicht, den Schmutz in deinem Leben loszuwerden, wie Paulus sagt, indem du tolerant gegenüber der Sünde bist. Don't do it because you want to get anything from God. Tu es nicht, weil du irgendetwas von Gott willst. Do it because you realized how much it costs Jesus to cleanse you from that garbage. Tu es, weil du erkennst, wie viel es Jesus gekostet hat, dich vom Müll zu befreien. See you tomorrow. Wir sehen uns morgen.